Kapitel 7 Hören. Was erzählt die Magd des Pfarrers? Ich hab es ihm ja gleich gesagt. Er soll doch nicht die Wurst von diesem Eulenspiegel aufessen. Das gibt nur Ärger. Aber er wollte nicht auf mich hören. Und es ist ja auch gut gegangen. Eine Woche später brachte dieser Eulenspiegel dann 2 Würste und ging weg. Und der Herr Pfarrer meinte, ich sollte mich setzen und auch essen. Und dann solche Bauchschmerzen habe ich bekommen und schlecht ist mir geworden. Nie wieder fremde Würste.